Ich beginne mit der Klingding-Sendung heute. Herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung. Jeden dritten Freitag von 22 bis 0 Uhr bei FSK 93,0 101,4 im Kabel als Livestream präsentiert bei www.fsk-hh.org oder als Radiosendung über DAB Plus in Stereo und guter Qualität zu empfangen. Thema der heutigen Sendung ist der Auftritt von Christian Wolf beim diesjährigen Katarakt-Club-Katarakt-Festival. Das Katarakt-Festival findet aktuell gerade auch wieder statt. Das hat ja begonnen am Mittwoch, den 13. Januar und geht jetzt weiter. Gestern war ein Porträt von Sascha Lino Lemke und ein Auftritt im Nachtkonzert von der Gruppe The International Nothing, ein Klarinettenduo-Konzert, sehr interessant, gestern der Tag. Und heute ist zu hören dort Past and Present, ist der Titel des dritten Tags beim Club Katarakt Festival 11 mit Sabine Liebner, die Stücke von Christian Wolf, John Cage, Karl-Heinz Stockhausen und anderen gespielt hat. Und jetzt sind die Vorbereitungen wahrscheinlich gerade im Gange für das Nachtkonzert von Dear Drives, ein elektronisches Duo, das zwei Stücke erst aufführen wird. Morgen ist nochmal die lange Nacht, bekannt beim Club Katarakt Festival, weil sie wirklich lang geht mit Ensembles vorwiegend aus Hamburg, zum Teil aus ehemaligen Hamburger. Rinnen und Hamburgern Musikern, unter anderem mit Ernst Bechert, No Show, wird präsentiert mit anderen Musikern zusammen. Moxie Beidendeckel wird eine neue Komposition vorstellen. Besides the Cage, das Quintett, wird auftreten. Gregory Büttner wird Skipping Spaces installieren und aufführen. Erich S. Herrmann wird Songs and Ballads präsentieren. Dann gibt es von Nele Hüker ein Bauvorhaben für ein Auto, also für Flöte und Video. Und von Ignacio Mendes Ultimo Dia für Ensemble und Tape. Dann wird ein Stück von Phil Niblock aufgeführt für Glissando-Flöte und vierkanaliges Zuspiel. Und Stefan Mark Schneider wird Ich bin so cool für Geste, Stimme und Klavier aufführen. Und das Duo Birgit Ulher und Heiner Metzger wird morgen auftreten. Ich sitze heute auch am Mikrofon und werde die Sendung moderieren. Morgen gibt es dann dazwischen immer audiovisuelle Performances von Rainer Kohlberger und circa ab 1 wird die Party mit Sutsche losgehen. Die heutige Sendung widmet sich Christian Wolf. Christian Wolf, ein Komponist, den ich in der letzten Sendung schon mal vorgestellt habe, unter anderem im Gespräch mit Ernst Bechert und Jan Feddersen, beide Mitkuratoren und Organisatoren neben Robert Engelbrecht des Club Katarakt Festivals, das auf Kampnagel stattfindet gerade. Und Christian Wolf, nochmal für diejenigen, die bei der letzten Sendung nicht dabei waren, ein Komponist, der zum Kreis um John Cage, Morton Feldman und Earl Brown gehört. Er ist der Jüngste in dem Kreis und ist 1934 geboren, hat als Sohn des Verlegers Kurt Wolf und in Frankreich, soweit ich das weiß, auf der Flucht vor den Nazi-Deutschen und hat dann im Alter von 16 Jahren Klavierunterricht bei Grete Sultan gehabt und hat eigene Kompositionen geschrieben, die er dann Grete Sultan gezeigt hat. Und sie kam dann auf die Idee, da sie bekannt war mit John Cage, dass das Sinnvollste wohl ist, dass er sich an John Cage wendet, um weiter ein Feedback und auch Ideen für seine Kompositionen von John Cage zu bekommen. Und das hat dann auch eine kurze Ausbildungsphase durchlaufen, die dann aber soweit ich das weiß oder informiert bin, von Cage auch mehr oder weniger beendet wurde, weil er das Gefühl hatte, ja, das meiste weiß Christian Wolff schon und kann dann selbstständig weiterarbeiten. Er gehörte dann zu dem Kreis, dem auch der Komponist und Pianist David Tudor zugehörte, der Tänzer und Choreograf Merce Cunningham, aber auch Maler wie Robert Rauschenberg, Marotko oder Philipp Gaston. Christian Wolff war jetzt seit Sonntag in Hamburg und Sonntag hatte ich ihn dann fragen können, ob er Zeit für, oder Möglichkeiten hat, Zeit zu reservieren für ein Interview. Und glücklicherweise ergab sich dann die Möglichkeit, Montagvormittag ein Interview mit ihm zu machen. Ich hatte einige Fragen vorbereitet. Die erste Frage war dann, Burdocks ist das eine Stück, was auch dann später in der Sendung zu hören sein wird, in der Aufführung, wie es beim Club Cataract Festival gespielt wurde. Und Where. Where ist eine ganz neue Komposition von Christian Wolff für das Festival komponiert. Und beides sind Kompositionen für größere Ensembles. Und ich fragte ihn dann, wie er die Unterschiede oder Verschiedenheiten zwischen den beiden Kompositionen beschreiben. Nicht unbedingt für große Besetzung. Also das Burdocks haben wir zuerst mal mit 6 Leuten gemacht und das nächste Mal mit 50. ich wusste nicht genau zuerst mal, wie viele hier spielen würden. Und also habe ich mir gedacht, wenigstens 6, also Minimalversion würde mit 6 gewesen sein. Aber es stellt sich raus, dass das 20 da waren. Das war ganz schön. Und Verschiedenheiten zwischen den 2 Stücken. Erstens viele Jahre, ja. Ganz 40, über 45 Jahre. Wie kann man sagen? Spurdocks ist eigentlich halt mehr. Ist mehr variabel. Es sind 10 Teile und ich habe versucht, es so zu machen, dass jeder Teil ganz klar anders ist von den anderen. Nur der erste Teil hat 5 kleinere Teile innerhalb des ersten Teils. Und die anderen haben, das ist also weniger klar, aber das, was da passiert, ist, das ist halt heterogen. Aber die anderen sind alle Teile, die sind ganz klar. Also wenn man das Stück ein bisschen kennt und man kommt rein und hört was, das ist Nummer 6 oder das ist Nummer 8 oder das ist 2 oder was immer. Also ganz klar. Beim neuen Stück ist das, ist das nicht so klar. Es ist ein Gemisch und strukturell ändert sich immer wieder. Also immer was Neues kommt dazu. Oder es kommt etwas zurück in der Form, nicht im Inhalt, ein bisschen zurück. Und das Ganze ist eigentlich mehr einheitlich. Ja. Auch wenn, also es hat eine Sache, das ist etwas anders. Ich hatte das Stück schon eigentlich fertig gemacht und dann habe ich gerade die Liste bekommen von den Aufführenden und habe gemerkt, das waren 4 Tasteninstrumentspieler und 3 Stimmen oder 2 Stimmen. Das Stück, ich wusste schon, dass es Tasteninstrumente da sein würden, aber ich wusste nicht so viele und ich habe mir gedacht, ja, da ist eigentlich... Die haben nicht viel zu tun in der Partitur, wie sie so ist. Also habe ich eine neue Seite gemacht, das ist nur für Tasteninstrumente und ist auch idiomatisch für Tasteninstrumente. Und dann habe ich noch dazu ein Lied gemacht für 2 Stimmen. Und die sind eigentlich sitzen für sich und die steckt man rein, wo immer man mag, in dem ganz im Stück. Die beiden Stücke haben gemeinsam, dass sie, man kann verschiedene Versionen davon machen. Also die Reihenfolge von den Teilen, die Überlagerung von den Teilen, das ist alles offen. Das kann man, und das wird schon ganz viel dran hängen, ob, wie viele Leute spielen, auch die Situation. Ich weiß noch nicht, wie die das Burdocks organisiert haben für diese Aufnahme. Nur, dass wir auf 3 verschiedene Räume benutzen. Also das ist schon was verhältnismäßig Neues, das habe ich noch nicht mitgemacht in dieser Form. Ja, ja, ich, das habe ich schon im Kopf gehabt, ja, klar, für beide Stücke. Vielleicht als Vorerklärung zu der nächsten Interview-Auskunft von Christian Wolff, inwieweit er für ein bestimmtes Ensemble komponiert. Das war die Frage, die sich eigentlich schon in der ersten Antwort fast als Erklärung ergeben hat. Aber es ist interessant, was er weiter sagt zu den beiden Kompositionen. Das für Burdocks. Das war zuerst gedacht für das Scratch Orchestra in London. Und das war eine Organisation, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, du es kennst, von Cornelis Cardew zuerst mal und auch Howard Skempton und andere organisiert worden ist. Und die meisten, die da gespielt haben, waren entweder vollkommene Laien musikalisch oder haben überhaupt keine Musik, waren Künstler von verschiedenen Arten. Also da wusste ich, dass es viele Möglichkeiten gab. Aber unter anderem doch wenigstens eine Nummer von normalen Musikern, die auch lesen konnten und so weiter. Und in diesem Fall war ich auch nicht ganz klar, ich wusste schon, dass es normale Musiker dabei waren, sein sollten, aber andererseits habe ich auch, also dass andere zum Beispiel von der Improvisationsszene kommen und vielleicht lesen nicht normale Musikschrift. Und daher habe ich, sind Teile von der Partitur, wo man nicht unbedingt Musik lesen müssen. Mhm. Das zum Beispiel die fünf Linien, wie heißt das auf Deutsch hier, Stave, das statt Tonhöhen anzugeben. Also jeder kann sich für sich, jede Linie ist einen Klang, ja, und der kann sich das aussuchen und dann spielt der also eine Art, wie heißt das, diese Notation für Gitarre? Tabulatur. Tabulatur, ja, ja, ja. Das sind sie gewöhnt, also das ist leichter zu lernen und zu lesen, ja, mhm. Ja, ja. Aber es muss nicht sein. Also man kann es auch als normale Notation lesen. Ja, ja. Ja, soweit die Interview-Ausschnitte von Christian Wolff. Nach dem Live-Mitschnitt von Where folgen dann weitere. Am Ende von Where, darüber hatten wir jetzt, oder das hatte ich jetzt noch nicht eingespielt, ist eine Vertonung, die Vertonung eines Gedichts, und zwar von Bertolt Brecht, das Gedicht Terzin über die Liebe von 1928. Und ich lese es mal kurz vor. Sieh jene Kraniche in großem Bogen, die Wolken, welche ihnen beigegeben, zogen mit ihnen schon, als sie entflogen. Aus einem Leben in ein anderes Leben, in gleicher Höhe und mit gleicher Eile, scheinen sie alle beide nur daneben. Dass also keines länger hier verweile, dass so der Kranich mit der Wolke teile den schönen Himmel, den sie kurz befliegen. Und keines anderes sehe als das Wiegen des anderen in dem Wind, den beide spüren, die jetzt im Fluge beieinander liegen. So mag der Wind sie in das Nichts entführen, wenn sie nur nicht vergehen und sich bleiben, solange kann sie beide nichts berühren. Solange kann man sie von jedem Ort vertreiben, wo Regen drohen oder Schüsse schallen, so unter Sonn und Monds wenig verschiedenen Scheiben. Fliegen sie hin, einander ganz verfallen. Wohin ihr? Nirgendhin. Von wem entfernt? Von allen. Ihr fragt, wie lange sind sie schon beisammen? Seit kurzem. Und wann werden sie sich trennen? Bald. So scheint die Liebe Liebenden ein Halt. Das ist also das Gedicht Terzin über die Liebe, 1928, geschrieben von Bertolt Brecht, das ziemlich am Ende des Stücks Where zu hören sein wird. Der Mitschnitt hat leider den Anfang verpasst, aber das Allermeiste ist drauf, der Schluss auf jeden Fall, und das können wir jetzt hören. Musik. Thank you.

Thank you. Soweit der Mitschnitt von Where, der Uraufführung, die vor 2 Tagen zu hören war im Club Katarakt Festival Nummer 11. Eine Komposition von Christian Wolf und hier nochmal die Aufführenden, die Musikerin. Das ist einmal Frauke Olbert Stimme, Carola Schaal Klarinette, André Koroljow Klavier oder Keyboard, Marcia Lemke Kern, Stimme und Viola, Ernst Bechert Posaune, Bernd Vograscher, Keyboard oder Klavier, Arturo Grollimund Flöte, Thomas Leboeck Elektronik, Robert Engelbrecht E-Gitarre und Objekte, Jan Feddersen Klavier, Keyboard, Percussion, Moxi Beidenickel Stimme, E-Gitarre, Johann Popp Schlagzeug, E-Gitarre, E-Gitarre, Stefan Mark Schneider, E-Gitarre, Georgia Hoppe, Klarinette, Daria Karamina Iosifova, Klavier, Keyboard, Nicola Gruse, Violine, Kontrabass, hat Thomas Niese gespielt, Thomas Österheld, Bassklarinette, Hannes Wienert, Sopransaxophon und Scheng, John Hughes hat Kontrabass gespielt auch und Heiner Metzger, Klarinette. Das ist auch die Besetzung, die dann in dem 3. größeren Mitschnitt heute zu hören ist bei dem Aufführungsmitschnitt von Burdocks, der dann mit einer einem Zwischenspiel, Solo-Zwischenspiel von Christian Wolf stattgefunden hat. Hier nochmal Ausschnitte oder weitere Ausschnitte aus dem Interview mit Christian Wolf. Ich hatte vorher das Gedicht vorgelesen, aus dem Gedicht Tarzin über die Liebe von Bertolt Brecht. Und da kommt ja der Absatz vor, wohin ihr, Fragezeichen, nirgendwohin. Und meine Frage war, inwieweit der Titel des Stücks, also Where, beeinflusst war oder was zu tun hatte mit dieser Gedichtpassage. Und hier die Antwort, Auskunft von Christian Wolf. Ja, das habe ich gar nicht, hat sich gar nicht gemerkt. Nein, der Titel kommt eigentlich von, weil zuerst, als ich mit Robert darüber korrespondiert habe, diese Idee, dass wir den Raum anders benutzen als normal Konzertsaal. Und daher, Where ist eigentlich eine Anspielung auf Raum, ja, und nicht auf dem Gedicht. Das ist zufällig, das ist ganz lustig. Ja. Ja. Eine spekulative Frage von mir war dann, ob vielleicht Where auch etwas mit einer Frage nach einem Ort konkreter Utopie zu tun hat und hier die Auskunft von Christian Wolf. Mag ich nicht. Nein, aber man kann, wenn man sowas denken möchte, ist okay. Bei mir. Aber das habe ich nicht so gedacht. Nee. Nicht unbedingt. Nein. Ich habe gern, das ist nicht klar, ob es interrogativ ist oder, wie heißt das, adverbial ist. Ja, where. Einfach where. Nicht Frage, wo. Ja, ja stimmt. Das ist ja kein Fragezeichen. Das, ja, genau. Stimmt. Ist mir aufgefallen. Ja, es kann ganz viele sein. Ich habe Stücke gemacht, wo die Notation Sprache ist, also sind Anweisungen, Schluss. Mhm. Und also in dem Sinn schon. In diesem kommt also bei Burdocks schon, ja, das ist ja. Der letzte Teil von Burdocks, der 10., da ist einfach ein Satz und das heißt flying or possibly lying down, I've forgotten what the other was. Sitting still. Sitting still, mm-hmm. or lying down. Also ein Text, aus dem man sich irgendwie was ausdenken soll. Und dann gibt es Texte für Lieder, was ich auch, ich mache sehr viel mit Texten in der Art, aber schon manches, ja. Mm-hmm. Also doch, Text als eine Form der Notation ist schon dabei, ja. Ja. In dem neuen Stück kaum. Also es sind ein paar Anweisungen, aber es ist meistens die Notation, nicht immer die normale, also die konventionelle, aber also eine Symbolik, also visuelle Symbolik. Dieses heißt Spiel, S oder was immer. Ja. Oder es gibt auch Spiel an hohen Ton, einfach das sonst nichts und so weiter, ja. Ja. Ja, das war die Auskunft zu der Frage, welche Rolle oder welche Bedeutung Sprache in den Kompositionen von Christian Wolf hat. Und er hat es mehr so als praktisch direkt in den Kompositionen eingeschriebene Sprache, nicht jetzt in Form von Vertonung oder in, wie das jetzt zuletzt zu hören so war, bei Wer, dass ein Gedicht vertont wurde. Darauf geht er jetzt gleich ein. Da war eine Zeit, wo ich mich bemüht habe, nur politische Texte reinzubringen, in welche immer Form. Aber jetzt ist das, also wenn ich einen schönen finde, das politisch ist gut, also meine Politik hat sich nicht geändert, aber ich sehe nicht, warum ich auch einfach ein Liebeslied von Brecht. Es ist allerdings Brecht, ja, also bei Brecht ist alles irgendwie schon, denkt man politisch, ja. Aber in diesem Fall ist es doch. Das Lied, der Text ist allerdings, es kommt aus Mahagoni. Ja, also es ist, ja, habe ich nicht zuerst gewusst, weil es war in einer Sammlung von Brecht Liebesgedichte und die haben nicht gesagt, wo es herkommt. Und dann habe ich später gefunden, das ist doch und schon von Weil vertont ist. Ja. Sehr interessanter Text, also es ist ein sehr schönes Liebeslied, aber andererseits ist es auch sehr ironisch. Weil, wenn man sich denkt, was da im Stück da passiert. Und dann aber auch, also so viel, weil es ist eigentlich, es ist eine ganz klare Anspielung an Dante. Es ist Terza Rima zuerst mal und dann das Bild von den Vögeln, die da fliegen, das ist auch aus auch Inferno 5 mit der Francesca da Rimini, ja, also die Liebenden, ja, aber die Liebenden, die in der Hölle sind, ja, ja. Das ist auch im Hintergrund irgendwie, ja, ja. Nach den Interviewausschnitten dann jetzt weiter zu der Aufführung von eigenen Stücken von Christian Wolff, die er gespielt hat auf dem Klavier beim Club Katarakt Festival am Mittwoch. Und da hören wir jetzt, soweit ich das mitbekommen habe, zwei Stücke. Eins davon ist, glaube ich, Vor Pianist von 1959 von ihm komponiert und selbst interpretiert. Thank you.